Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 12. Hallo, hallo und hallo. Weil sie also den Namen Jesu tragen, mussten sie Jesus gut repräsentieren. Was mussten sie also tun? Schau, er sagte, ich fordere euch auf, in Einheit zu leben und miteinander übereinzustimmen. Schau mal, als er sie aufforderte, miteinander übereinzustimmen, sagte er ihnen nicht, dass sie keine theologischen Meinungsverschiedenheiten haben sollten. Das werde ich dir später noch zeigen. Natürlich wird dieser Vers sehr oft benutzt, vor allem von Pastoren und Leitern. Sie sagen, die Bibel sagt, dass wir alle miteinander übereinstimmen müssen, also müsst ihr alle mit mir übereinstimmen. Nein! Das ist nicht das, was Paulus sagte. Paulus hat nicht gesagt, hört zu, ich bin der Apostel, was immer ich sage, ihr müsst mir zustimmen. Und du wirst vielleicht später oder morgen sehen, was er wirklich sagt. Wenn Paulus von Einheit spricht, redet er von etwas ganz anderem. Schau mal, was er sagt. Überwindet jede Spaltung, die versucht, euch zu zerreißen. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du mit jemandem nicht übereinstimmst oder ob du zulässt, dass Dinge dich auseinanderreißen. Ich kann eine Meinungsverschiedenheit mit Debbie haben, aber das heißt nicht, dass es Dinge gibt, die uns auseinanderreißen. Wenn du zulässt, dass dich Dinge entzweien und in verschiedene Richtungen zerreißen, dann lebst du nicht so, wie Gott es möchte. So schau. Paulus sagt, dass ihre Spaltung so groß war, dass sie nicht einmal mehr in Einheit leben und zusammengehen wollten. Schau, er sagt, seid wiederhergestellt. Was bedeutet das? Du kannst nicht wiederhergestellt werden, wenn du dich nicht vorher getrennt hast. Seid wiederhergestellt als ein vereinter Leib, der in vollkommener Harmonie lebt. Ich muss das wirklich betonen. Paulus sagt nicht, dass alle mit den Leitern übereinstimmen sollen. Paulus meint damit, lasst euch nicht durch Dinge auseinanderreißen und spalten, die keinen Sinn machen. Schau, er sagte, ich warne euch oder ermahne euch um des Namens Jesu willen. Wenn Jesus unsere Quelle der Einheit ist, wird es immer Einheit geben. Ich muss mit den Menschen keineswegs übereinstimmen, um mit ihnen in Einheit zu leben. Mein geistlicher Sohn Matthäus ist ein großartiger Bibellehrer und ich mag ihn sehr, sehr gern. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Wenn du mich fragst, ob wir in allen Dingen einer Meinung sind, nein, wir sind nicht in allen theologischen Fragen einer Meinung. Es gibt Ansichten, die er vertritt, die ich nicht teile. In der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen bitte ich ihn sogar oft, seine Sichtweise und sein Verständnis von etwas, das ich lehre, mitzuteilen. Dann lehrt er Dinge, die anders sind als das, was ich gerade gelehrt habe. Ich liebe das. Ich gebe ihm nicht nur die Erlaubnis, ich bitte ihn sogar, das zu tun. Schau, Matthäus und ich gehen in perfekter Harmonie und in perfekter Einheit, und doch sind wir nicht immer einer Meinung. Denn wenn die Einheit in Jesus Christus ist, werden wir immer Einheit haben. Denn Jesus eint uns, nicht das, was wir glauben. Denn Paulus sagt, ihr lebt als ein Leib und Jesus ist das Haupt. Sehr interessant, dass er sagt, lebt als ein Leib in vollkommener Harmonie. Bist du bereit für eine wichtige Offenbarung? Schau, der Leib ist nicht in Harmonie, wenn jedes Glied das Gleiche tut. Ganz und gar nicht. In Kapitel 12 lehrt Paulus das sehr deutlich. Wie kommt der Leib zur vollkommenen Einheit? Wenn jedes Glied das tut, was der Zweck des Gliedes ist. Und wenn sie es alle zum Wohl des ganzen Leibes tun, das ist wahre Einheit. Wenn mein Mund spricht, meine Augen sehen, meine Ohren hören, meine Füße gehen und sie alle zum Wohl des ganzen Leibes handeln, das ist Einheit. Das ist genau das, wovon Paulus spricht. Schau mal, wie er abschließt. Er sagt, bildet eine einheitliche Choreografie miteinander, indem ihr eine gemeinsame Perspektive mit gemeinsamen Werten habt. Wie sieht die gemeinsame Perspektive aus? Wir alle wissen, dass Jesus derjenige ist, der uns eint. Wir alle wissen, dass ohne ihn jeder einzelne von uns verloren ist. Wir wissen, dass ohne ihn keiner von uns auch nur die geringste Ahnung von der Wahrheit hat. Was sind also unsere gemeinsamen Werte? Die Liebe. Wenn wir in Liebe leben, werden wir uns einig sein. Das ist gar nicht so schwer. Wir sehen uns morgen.